künstlerischen Kreisen bekannte geheime Medizinalrat W. lebte. Eines Abends, da er in Gesellschaft mit demselben zusammentraf, geriet die Unterhaltung in Veranlassung eines soeben erschienenen Buches über das Leben der Seele, unmerklich in jene dunkle Region, wo wir so gern mit unsicherem Finger umhertasten. Man besprach die Fortexistenz der Seele nach dem Vergehen des Körpers und endlich auch die Möglichkeit einer Einwirkung der Toten auf die Lebendigen. Der alte Medizinalrat hatte bei dieser letzten Wendung des Gesprächs schweigend in seinem Lehnstuhl gesessen. Nun erhob er den weiß gepuderten Kopf und sagte: »Meine verehrten Herrschaften, wenn dergleich möglich wäre, so würde ich es ohne Zweifel an mir erfahren haben. Ich will auch nicht leugnen, dass mir mitunter die Gedanken so gekommen sind. Jedoch geschehen ist mir niemals etwas.« Auf näheres Andringen fuhr er dann fort: »Es ist kein Hehl dabei. Ich kann es in diesem vertrauten Kreise wohl mitteilen, zumal sie den, welchen es betrifft, gekannt und auch wohl wertgehalten haben. Ich meine unseren verstorbenen Freund, den Justizrat Z. Sie werden sich erinnern, dass er jahrelang an einem Herzleiden kränkelte, bis es endlich seinem tätigen Leben ein plötzliches Ziel setzte. Der Zustand des Kranken war derart, dass darüber die differentesten Meinungen bei den zu Rate gezogenen Ärzten herrschten. Während der letzten Monate hatte ich mit diesem werten Freunde, der sich rücksichtlich des annahenden Todes keineswegs einer Täuschung hingab, vielfache Gespräche gepflogen, wie wir sie heute Abend hier gehört haben. Namentlich liebte er es, sich hypothetischen Grübeleien über einen notwendigen Zusammenhang des Körpers mit der Seele hinzugeben. Nur daraus vermag ich es zu erklären, dass der sonst so verständige Mann von einer fast unbegreiflichen Angst vor einer demnächstigen Sektion seiner Leiche heimgesucht wurde, welche er andererseits von der wissenschaftlichen Neugier meiner Herren Kollegen mit gutem Grund erwarten konnte. So kam es eines Abends, dass ich, der ich ihn mit jeweiliger Zuziehung des Professors X in den letzten Jahren behandelt hatte, ihm auf sein dringendes Verlangen das feierliche Versprechen gab, bei Eintritt des Todes die Eröffnung seiner Leiche unter jeder Bedingung zu verhindern. Kurz ehe dieser erfolgte, musste ich in Veranlassung einer amtlichen Kommission die Stadt verlassen, nachdem ich die Sorge für diesen wie für meine anderen Kranken dem Professor X übertragen hatte. Ich kehrte erst nach mehrtägiger Abwesenheit in die Stadt zurück. Es war schon dunkel. Als ich an dem Hause des Justizrats Z. vorüberfuhr, sah ich mit Verwunderung, dass die beiden Wohnzimmer desselben hell erleuchtet waren. Das fiel mir auf, denn die Fenster des Krankenzimmers lagen nach dem Hofe hinaus. Ich ließ den Kutscher halten und begab mich nun unmittelbar aus dem Wagen in das Haus. Bei meinem Eintritt in das erste Zimmer blinkten mir von seiner Kommode die Skalpelle und sonstige Gerätschaften entgegen, dabei der für einen Anatomen unverkennbare, signifikante Geruch. Aus der angrenzenden Stube hörte ich die diktierende Stimme des Professors X. Ich brauchte nichts weiter zu erfahren, ich wusste alles, was geschehen war. Als ich die zweite Tür öffnete, sah ich den Leichnam meines Freundes auf dem Tische liegen. Er war schon geöffnet, die Intestina zum Teil herausgenommen, die Sektion in vollem Gange. Ich war heftig bewegt, und statt auf die gelehrten Auseinandersetzungen des Professors X und des ihm assistierenden Arztes einzugehen, teilte ich ihnen meine dem Toten gegebene feierliche Zusage mit. Die Herren wollten dieselbe zwar nur als ein Beruhigungsmittel gelten lassen, wie solches dem Kranken wohl ohne weitere Absicht gegeben wird. Indessen schließlich mussten sie mir dennoch versprechen, von weiterem Verfahren abzustehen und die herausgenommenen Teile in den Körper zurückzulegen. Ich verließ sie dann und fuhr nach meiner Wohnung, ermüdet von der Reise, voll Schmerz um den Tod des Freundes und belastet mit einer unheimlichen Trauer, dass ich ihm das gegebene Wort nun dennoch nicht hatte halten können. Es ist nun fast ein Jahr vergangen, aber gleichwohl, ich bin niemals gemahnt worden. Der Medizinalrat schwieg, und es entstand eine augenblickliche Stille in der Gesellschaft, die wohl dem Andenken des Verstorbenen gelten mochte. Mit einem Male aber richteten sich die Blicke der Anwesenden wieder auf den Erzähler, der seinen Lehnstuhl verlassen hatte und mit vorgestreckten Händen in der Stellung eines Horchenden dastand. In dem faltenreichen alten Gesicht war der Ausdruck der höchsten Spannung, ja der Bestürzung, nicht zu verkennen. Nach einer Weile hörte man ihn halblaut wie zu sich selber sagen: »Das ist entsetzlich!« Als hierauf der Herr des Hauses, einer seiner ältesten Freunde, ihn sanft bei der Hand ergriff, richtete er sich langsam auf und blickte in der Gesellschaft umher, als wolle er gewiss werden, wo er sich befinde. »Meine verehrten Herrschaften«, sagte er dann, »ich habe soeben etwas erfahren. Was und woher erlassen Sie mir, Ihnen mitzuteilen? Nur so viel mag ich sagen, dass meine vorhin geäußerten Ansichten dadurch im Wesentlichen berichtigt werden dürften. Zugleich muss ich bitten, mich für heute Abend zu entlassen. Ich habe einen notwendigen Gang zu tun.« Der Medizinalrat nahm Hut und Stock und verließ die Gesellschaft. Als er draußen war, ging er quer über den Markt nach der Wohnung des Professors X, den er in seinem Studierzimmer antraf. Er redete ihn ohne weiteres an. »Sie erinnern sich noch des Justizrats, Herr Professor, und der von Ihnen geleiteten Sektion seiner Leiche?« »Gewiß, Herr Medizinalrat.« »Auch des mir bei dieser Gelegenheit gegebenen Versprechens?« »Auch dessen.« »Aber Sie haben mich getäuscht, Herr Kollege.« »Ich verstehe Sie nicht, Herr Kollege.« »Sie werden mich schon verstehen, wenn Sie mir nur erlauben wollen, dort einige Bücher in dem dritten Fach Ihres Repositoriums hinwegzuräumen.« Und ehe der andere noch zu antworten vermochte, war der aufgeregte Greis schon herangetreten, und nachdem er mit zitternden Händen einige Bände beiseite gelegt, holte er aus der Ecke des Faches einen Glashafen hervor, in welchem sich ein Präparat in Spiritus befand. Es war ein ungewöhnlich großes menschliches Herz. »Es ist das Herz meines Freundes«, sagte er, das Glas mit beiden Händen fassend. »Ich weiß es, aber der Tote muss es wieder haben, noch heute, diese Nacht noch.« Der Professor wurde bestürzt. Er war überzeugt, dass kein Mensch dem Medizinalrate seinen heimlichen Besitz verraten haben konnte. Aber er gestand demselben, dass in der Tat an jenem Abend das anatomische Gelüste über seine Gewissenhaftigkeit den Sieg davongetragen habe. Das Herz des Toten wurde noch in derselben Nacht zu ihm in den Sarg gelegt. »Pfui, wer befreit mich von diesem Schauder?« »Schauder? Du sprichst ja wie ein moderner Literarhistoriker.« »Ich? Weshalb?« »Weil du in dem Grauen nur die Gänsehaut siehst.« »Nun, und was wäre es denn anders?« »Was es anders wäre? Wenn wir uns recht besinnen, so lebt doch die Menschenkreatur, jede für sich, in fürchterlicher Einsamkeit. Ein verlorener Punkt in dem unermessenen und unverstandenen Raum. Wir vergessen es, aber mitunter dem Unbegreiflichen und Ungeheuren gegenüber befällt uns plötzlich das Gefühl davon, und das, dächte ich, wäre etwas von dem, was wir Grauen zu nennen pflegen.« »Unsinn! Grauen ist, wenn einem nachts ein Eimer mit Gründlingen ins Bett geschüttet wird. Das habe ich schon gewusst, als meine Schuhe noch 3 Heller kosteten.« »Hast recht, Klärchen. Oder wenn man abends vorm Schlafengehen unter alle Betten und Kommoden leuchtet, und ich weiß eine, die das sehr eifrig ins Werk setzen wird. Es könnte sogar sehr bald geschehen, denn es ist spät, meine Herrschaften, Bürgerbettzeit, wie ich fast in dieser auserwählten Gesellschaft gesagt hätte.« Auf den kleinen, in die Wand gemauerten Beilegeofen zu und streichelte mit zitternden Händen die daran befindlichen Messingknöpfe. Dabei wandte sie den Kopf zu meiner Mutter und sagte mit einer traurigen Stimme: »Ach, Frau Nachbarin, darf ich mich wohl ein bisschen wärmen? Mich friert so sehr.« Und als sie, leise vor sich hin seufzend, noch eine Weile stehen blieb, bemerkte ich, dass unten der Saum ihres wollenen Rockes an mehreren Stellen angebrannt war. Wie der Traum ausgegangen, weiß ich nicht. Ich dachte am anderen Morgen nicht eben lange daran und sagte auch niemandem davon. Aber er erneuerte sich. Einige Nächte darauf träumt mir, dass ich abends wie gewöhnlich mit meiner Näharbeit neben meiner Mutter in der Stube sitze, da schellte es draußen an der Haustür. »Sieh zu, wer da ist«, sagte meine Mutter, und als ich die Tür öffne, um hinauszusehen, steht wieder die Frau van A. vor mir in derselben Kleidung, wie ich sie das vorige Mal gesehen. Von dem entsetzlichsten Grauen befallen, springe ich zurück und krieche längs der Wand unter den großen Tisch, welcher in der Ecke am Fenster stand. Wie das erste Mal ging die Frau, leise vor sich hin jammernd, an den Ofen. »Mich friert, ach, wie mich friert«, sagte sie, und ich hörte deutlich, wie ihre Zähne aufeinanderschlugen. Bei dem Schein des auf dem Tische stehenden Lichtes bemerkte ich jetzt auch, dass sie bloße Füße hatte, aber seltsamerweise, es waren große Brandwunden an denselben, und auch der wollene Rock war heute weit mehr verbrannt als in der vorigen Nacht. Und dabei stand sie fortwährend und klammerte sich mit den Händen an den Ofen, nur mitunter einen Seufzer oder ein tiefes Stöhnen ausstoßend. Der Traum wollte mich diesmal am Morgen nicht wieder verlassen. Während des Frühstücks duldete mein Vater nicht, dass irgendetwas Aufregendes oder Unangenehmes von uns vorgebracht wurde. Als aber später meine Mutter aufstand und in die Küche ging, folgte ich ihr und erzählte ihr dort genau, was mir in den Nächten geträumt hatte. Ich sehe noch die Bestürzung, die sich während meiner Erzählung in ihrem Gesicht ausdrückte. Ich hatte kaum geendet, als sie die Hände über dem Kopf zusammenschlug und in ihrer plattdeutschen Mundart ausrief: »Herrgott im Himmel, ganz mien Eigendrom!« Darin erzählte sie mir, wie sie in denselben Nächten im Traum genau dasselbe erlebt hatte wie ich. Später hat sich indessen der Traum bei uns nicht wiederholt. »Woher ist die tote Frau gekommen?« Ich kann Ihnen hierauf leider keine Antwort geben. Aber zwei andere Fragen treten bei dieser Geschichte, an deren Wahrheit ich keinen Grund zu zweifeln habe, wenigstens an mich noch näher heran. War der eine Traum nur die Quelle des anderen, wie das bei dem Wolfe so augenscheinlich der Fall zu sein scheint, oder gab es noch ein drittes, worin dieselben ihren gemeinsamen Ursprung hatten? Lassen Sie mich Ihnen indessen sogleich noch einen anderen Vorfall erzählen. Vor einigen Jahren verlebte ich, wie Sie wissen, mit meiner Frau ein paar Wochen auf dem Gute meines Bruders. Wenn wir des Tags zwischen Wiesen und Kornfeldern umhergeschlendert oder auch wohl mit den Kindern in den nahen Wald gefahren waren, so stand abends im Hause ein sehr behaglicher Teetisch für uns bereit, an dem sich auch wohl der eine oder andere von den benachbarten Hofbesitzern einzufinden pflegte. Bei solcher Veranlassung beklagte sich eines Abends mein Bruder gegen seinen nächsten Gutsnachbar, einen Mann, mit dem es sich sehr angenehm plauderte, dass ihm seit einiger Zeit fortwährend kleine Quantitäten Frucht von seinem Boden abhanden gekommen, ohne dass er den Dieb zu entdecken vermocht hätte. Nachdem alles durchgesprochen war, was etwa zur Aufklärung der Sache dienen mochte, sagte Herr B.: »Mir selbst ist es in einem ähnlichen Falle nach dem Sprichwort ergangen: Gott gibt's den Trägen im Schlaf.« Auf näheres Befragen erzählte er dann Folgendes: »Wie Sie wissen, pflegte ich die zu meinem Haferboden führende Falltür jeden Abend mit einem Vorlegeschloss zu verschließen und den Schlüssel beim Zubettgehen mit in meine Schlafkammer zu nehmen. So habe ich es schon seit vielen Jahren gehalten. In dem Herbste, ehe sie im Frühjahr darauf in unsere Nachbarschaft kamen, bemerkte ich mehrfach, wenn ich des Morgens auf den Boden kam, dass in der Nacht jemand, und zwar in scheinbarer Hast, über dem Hafer gewesen sei. Denn es war an dem einen, bald an dem anderen Ende des Haufens darin gewühlt, und eine Menge Körner lagen unordentlich über die Dielen zerstreut, was ich an den Abenden vorher, wo ich zufällig auch dort gewesen war, nicht bemerkt hatte. Mein erster Gedanke war, dass mein Kutscher, dem ich seit einiger Zeit zu seinem großen Ärger die Rationen für die Pferde etwas beschränkt hatte, aus Liebe zu dem armen Viehzeug zum Spitzbuben geworden sei. Allein aus verschiedenen Gründen musste ich den Verdacht aufgeben. Da träumte mir eines Nachts, ich stehe im Mondschein auf dem Haferboden am Fenster. Wie ich dahin gelangt sein sollte, wusste ich nicht anzugeben, denn es war mir sehr wohl bewusst, dass die Falltür verschlossen sei. Plötzlich höre ich unter derselben einen Schlüssel in dem Vorlegeschloss umdrehen. Gleich darauf hebt sich die Tür, und ich sehe bei der in dem Raume herrschenden Mondhelle das Gesicht eines Menschen von der Treppe her auftauchen, indem ich deutlich einen alten Arbeiter erkenne, der schon seit vielen Jahren bei mir gearbeitet und den ich in keiner Weise in Verdacht gehabt hatte. Während er noch mit dem Arm die Tür zurückdrängt, scheint auch er mich gewahr zu werden, denn die Tür fällt wieder zu und ich sehe nichts mehr. Aber ich erwache. Das Gesicht war so lebhaft gewesen, dass mir das Herz klopfte, und dabei schien der Mond so grell in die Kammer, gerade wie ich es im Traum gesehen. Ich wollte aufstehen und die Sache sogleich untersuchen, aber ich schalt mich einen Narren, auch war es kalt draußen, über den Hof zu gehen, und das Bett war so behaglich warm. Mit einem Wort, ich konnte mich nicht überwinden und schlief endlich wieder ein. Am andern Morgen, als ich beim Frühstück saß, trat der alte Martin zu mir in die Stube. Er sah verstört aus, drehte seine Mütze in den Händen und stand eine ganze Weile vor mir, ohne ein Wort hervorbringen zu können. »Jagen Sie mich nicht fort, Herr«, sagte er endlich, »es ist aus großer Not geschehen.« »Wie meint er das, Martin?«, fragte ich. Er sah mich an. »Ich wollte auch schon sogleich auf den Boden zurück«, sagte er dann, »aber ich war so sehr erschrocken, als ich Sie da so am Fenster stehen sah.« Während ich in diesem Augenblick vielleicht nicht weniger erschrak, erfuhr ich nach und nach die näheren Umstände des Diebstahls und die unglücklichen Verhältnisse, die den bisher ehrlichen Mann zum Verbrecher gemacht hatten. Hier schwieg der Erzähler. Von meinem Bruder erfuhr ich später, dass er dem alten Martin damals gründlich geholfen und ihn auch bis zu dessen Tode auf dem Hofe behalten hat. Da hätten wir also eine Geschichte, wo der Wachende durch den Träumenden zum Visionär wird. Aber der Tee dürfte indessen fertig sein. Vielleicht ist Klärchen so gütig? Aber was sehen Sie denn so in die Tasse, alter Herr? Er ist vorschriftsmäßig präpariert? Oh, der prophezeit aus der Teetasse, oder vielmehr aus der Tasse Tee, wie die Hexe aus dem Kaffeesatz. Nämlich nicht etwa das Schicksal, sondern den Bildungsgrad der Familie, in der die Tasse präsentiert wird. Und wenn wir hier nicht so ganz unzweifelhaft gebildete Leute wären, ich glaube, er wäre imstande, mitunter daran zu zweifeln. Was ist das, alter Herr? Verteidigen Sie sich, oder prophezeien Sie lieber einmal, Sie haben die Tasse ja in Händen. Meine gnädigste Frau, Sie werden mir zugeben, dass, so wie das Bier der Feind, so der Tee der Freund der denkenden Menschen ist, und es dürfte daher die Art, wie dieser Freund in einem Hause B respektive misshandelt, wie er serviert und genossen wird, zu allerlei nicht gar zu fehltreffenden Schlussfolgerungen in der angedeuteten Beziehung berechtigen. Das ist ja aber eine ganz unverschämte Theorie. Ich will mich schlafen legen, denn jetzt folgt das ganze Rezept der Teebereitung. Nein, Claire, es folgt nicht, obgleich so etwas von einem Küstenmenschen zu hören euch hier nur ersprießlich sein könnte. Seien Sie nicht so grob, alter Herr. Ich bestrafe mich durch Schweigen. Aber Herr T. wird Ihnen die Geschichte erzählen, die ich ihm schon seit lange am Gesichte angesehen habe. Sie haben nicht fehlgeschlagen. Es ist mir allerdings etwas eingefallen, das sich dem vorhin Erzählten anschließt, nur dass es noch um einen Schritt darüber hinausgeht. Wir sind bereit zu hören. Als ich vor einigen Jahren, es war um Ostern, in B. in Garnison stand, so erzählte mir der Hauptmann von K., wollten die dortigen Offiziere einer schönen Fremden einen Abschiedsball geben, mit der wir den Winter über viel und gern getanzt hatten. Eine unumgängliche Reparatur war Veranlassung, dass wir auf den Saal des Casinos verzichteten und uns nach einem anderen Lokal umtun mussten. Das hatte indessen in B., das an dergleichen Räumlichkeiten etwa nicht reich ist, seine Schwierigkeiten. Es wurde ein Komitee von 4 Festordnern niedergesetzt, zu denen auch ich gehörte, und demselben das ganze Arrangement der Sache, vor allem aber die Aufspürung des Ballsaales, aufgetragen. Endlich, nach vielen Bemühungen, war er gefunden, in einem großen, ziemlich baufälligen Hause der Vorstadt, das in früheren Jahren, als B. noch Universitätsstadt war, zum öffentlichen Tanzlokale gedient hatte. Jetzt wurde es in seinen oberen Räumlichkeiten als Kornspeicher benutzt. Der ungeheure Saal selbst stand gegenwärtig leer und ungebraucht. Aber mochte er schon seinen besten Zeiten sich nur einer bescheidenen Ausrüstung erfreut haben, jetzt, mit den vor Feuchtigkeit triefenden Wänden, mit der dumpfen Luft hinter den geschlossenen Fensterläden, dünkte er mich beim ersten Eintritt in der Tat wie eine große Gruft. Desto mehr gab es für uns zu tun, denn wodurch ließe sich ein tanzlustiges Offizierskorps wohl entmutigen? Es gab indessen ein neues Hindernis zu überwinden. Der Pächter des Hauses hatte eben eine Quantität Korn gekauft, welche in den nächsten Tagen auf dem Saal gelagert werden sollte, da die Böden so gut wie besetzt waren. Wir ließen uns auch das nicht anfechten. Wir gingen zu dem Herrn Agenten, wir plauderten mit ihm, wir machten uns liebenswürdig und brachten es auch wirklich dahin, dass der nachgiebige Mann, augenscheinlich wieder bessere Einsicht, das Korn in den oberen Räumen des Gebäudes unterbringen ließ. Dann wurden Maurer, Tischler, Tapezierer in Arbeit gesetzt, in dem alten Saale wurde gelüftet, gehämmert, drapiert und gestrichen, und täglich ging einer oder der andere von uns dahin, um die Arbeiten zu beaufsichtigen und anzuordnen. Plötzlich, zu meinem großen Bedauern, wurde ich nach H. abkommandiert. Da war kein Ausweg, ich musste auf den Ball verzichten. An meiner Stelle trat auf meinen Vorschlag der Hauptmann von L. in das Festkomitee, mein ältester und intimster Jugendfreund. Ein paar Tage, nachdem ich meinen neuen Bestimmungsort erreicht hatte, saß ich eines Nachmittags mit Briefschreiben beschäftigt auf meinem Zimmer. Ich schrieb an L., den ich um die Nachsendung einiger Effekten und die Bezahlung einiger kleiner Schulden ersuchen wollte. Ich hatte auch sonst noch so manches auf dem Herzen, was ich dem Freunde mitteilen musste. So saß ich, ganz in meinen Brief vertieft. Als ich aber zufällig einmal die Augen aufschlage, sehe ich zu meiner Verwunderung L. selbst in der Ecke des Zimmers stehen und mit sonderbar ausdruckslosen Augen nach mir hinstarren. Er sprach nicht, aber er führte mit einer schwerfälligen Gebärde die Hand an die Lippen und schien sich damit etwas aus dem Munde zu ziehen. Es kam mir vor, als ob es Getreidekörner seien. Indem ich aber die Augen anstrengte, um schärfer zu sehen, wurde die Gestalt undeutlich, und bald sah ich nichts mehr als die nackten Wände. Erst jetzt, als ich mich in dem hellen Zimmer wieder allein fand, überkam mich das Gefühl des Unheimlichen. Ich stand auf und verschloss den angefangenen Brief in meinen Sekretär. Ich konnte mich nicht überwinden, ihn zu Ende zu schreiben. Einige Tage darauf erhielt ich von einem anderen Kameraden die Nachricht, dass an jenem Vormittage der mit Getreide überlastete Boden oberhalb des Saales eingestürzt sei. Als man das Korn hinweggeräumt, hatte man unter demselben die Leiche des Hauptmanns von L. gefunden, der, da die Arbeiter zum Mittagessen fortgegangen waren, sich zur Zeit des Unfalls allein in dem schon fast vollendet umgestalteten Festlokale aufgehalten hatte. Horatio sagt, es sei nur Einbildung. Wer sprach da? Du, Alexius, endlich? Ich habe schon zu Anfang eurer Geschichte hier an der Portiere gestanden und zugehört, wie ihr von den Träumenden auf den Sterbenden gekommen seid. Es bleibt nun noch eins übrig. Und wenn ihr hören wollt, so werde ich mich nicht scheuen, diesen letzten Schritt zu tun. Nein, bleibt nur ruhig sitzen. Es lässt sich auch von hier aus erzählen. Ich habe diese seltsame Geschichte von einem nahen Verwandten, der sie zum Teil selbst erlebt, teils später aus nächster Quelle erfahren hat. Er hielt sich vor mehreren Jahren vorübergehend in B. auf, wo derzeit auch der in wissenschaftlichen und künstlerischen Kreisen bekannte geheime Medizinalrat W. lebte. Eines Abends, da er in Gesellschaft mit demselben zusammentraf, geriet die Unterhaltung in Veranlassung eines soeben erschienenen Buches über das Leben der Seele, unmerklich in jene dunkle Region, wo wir so gern mit unsicherem Finger umhertasten. Man besprach die Fortexistenz der Seele nach dem Vergehen des Körpers und endlich auch die Möglichkeit einer Einwirkung der Toten auf die Lebendigen. Der alte Medizinalrat hatte bei dieser letzten Wendung des Gesprächs schweigend in seinem Lehnstuhl gesessen. Nun erhob er den weiß gepuderten Kopf und sagte: »Meine verehrten Herrschaften, wenn dergleich möglich wäre, so würde ich es ohne Zweifel an mir erfahren haben.